Ich sehe was, was du nicht siehst. Feuerfänger? Nein, nie gehört. Darf ich rauchen? Danke. Und das ist grau. Wir haben nicht gespielt. Schon damals nicht. Wie lange ist das her? Ich weiß es nicht. Er wohnte neben mir. Die Wände stießen aneinander. Wir konnten lauschen. Wenn wir beide lauschten, konnten wir nichts hören. Außer dem Abwasser, das die Rohre hinunterlief. Alles wurde durch Rohre in dem Zwischenraum, der uns voneinander trennte, hinuntergespült. Ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber ich wusste sofort, dass er es ist. Er versteckte sich. Wie ich. Man kann sich erkennen an der Art, wie man aus einer Tür heraustritt. Daran, wie nah man einer Tür ist, wenn man sie abschließt. An dem Geräusch, das man durch den Schlüssel zulässt. Den angstzerfressenen Blicken. Bitte, meine Augenschmerzen, das Licht, bitte. Auf einmal ist die Angst da. Man kann sich das nicht erklären. Ich dachte damals, ich ernähre mich falsch. Mir fehlt die Beschäftigung, das soziale Umfeld. Ich sehe was, was du nicht siehst. Aber auf einmal erscheint alles, was du schon 100-mal zu sehen geglaubt hast, in einem anderen Licht. Und das ist schwarz. Du denkst, die Angst besteht aus Materie. Vielleicht ein Mikroorganismus, der sich vom Rückenmark zu deinem Kopf vorfrisst, der zwischen deinen Schläfen nistet. Und du fragst dich, was wird da ausgebrütet? Und wenn es schlüpft, wer hört dich da noch schreien? Lara habe ich neben mir gehört, so wie sie mich gehört hat. Es war etwas, woran ich mich festgehalten habe, weil noch unklar war, ob es mich beruhigte, mir die Angst nahm oder sie verstärkte. Als wir uns das erste Mal vor unseren Türen begegneten, war klar, dass wir verloren waren, uns versteckten, auch wenn wir uns entdeckten. Wir begriffen nur, dass wir verdächtig waren, und wer verdächtig ist, der lebt gefährlich, weil er Gefahr bedeutet. Dadurch, dass sich unsere Blicke trafen, potenzierte sich Gefahr. Der Verdacht wurde bestätigt. Wir gehörten nicht mehr dazu. Jetzt gehörten wir zusammen. Ich weiß nicht, ob sie das auch sofort begriffen hat. Es war die Chance, mit der Angst zurechtzukommen. Wenn wir sie zusammenwerfen, dachte ich. Wer weiß, was wir da erzeugten. Ich hatte nicht das Gefühl, eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte das Gefühl, die verschiedenen Gewichte, die in meinem Körper zirkulierten, ließen mich schweben und erstarren zugleich, schwerelos. Wissen Sie, in welcher Höhe der Himmel aufhört zu riechen? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wie das ist, wenn man sich nicht mehr fragt, wovor habe ich Angst, wenn das unbedeutend wird? Ich weiß es. Ich hatte keine Ahnung, dass man sich dadurch verdächtig macht. Als hätten sie dafür gesorgt, dass wir aneinander geraten. Zwei zusammen lassen sich leichter überwachen als einer allein. Wenn man eine Bedrohung darstellt, dachte ich. Ich sehe was du nicht siehst. Ed sorgte dafür, dass wir von nun an alles zusammen sahen, auch die Angst. Er bei mir und ich bei ihm. Und das ist... Sag nichts. Ed. Lara. Sag nichts. Thank you. Es ist eigenartig. Seit ich Ihnen hier gegenüber sitze und damit rechne, jeden Moment erstickt zu werden, bin ich sehr ruhig. Ich sehe Sie an und fühle mich befreit. Paradox, nicht wahr? Gibt es jemanden, der zu Hause auf Sie wartet? Wann haben Sie das letzte Mal in einem Gesicht von jemandem zu lesen versucht, der Ihnen ins Gesicht sehen musste? Na schön, was wollen Sie wissen? Hören Sie auf, bitte. Wollen Sie mir wirklich erzählen, wo ich anzufangen habe? Ich sage Ihnen etwas. Alles oder gar nichts. Vergessen Sie den Feuerfänger. Ed war... Es war Ed, der die Sache angestoßen hat. Und ehe man sich versieht... Ich sehe was du nicht siehst. Als wir uns da an den Türen das erste Mal, da habe ich sie nur aus den Augenwinkeln heraus. Ich habe nicht viel von ihr gesehen. Genug. Sie ging nie raus, bevor es dunkel wurde. Egal wie kalt es war, ob Regen, Schnee. Sobald es dunkel war, versuchte sie es draußen. Mit dem immer selben Mantel. Kaninchenfell. Grau-weiß. Mehr eine Jacke. Sie hielt sich daran fest, wie ich an einem Kaninchen. Das hatten meine Eltern mir geschenkt. Mit echtem Fell. Darunter fühlte sich knochig an. Ich dachte, vielleicht sind auch die Knochen echt. Nur die Augen. Die waren ganz normal aus Glas. Und weil es weich war, weil ich kein Lebendes haben durfte, habe ich es zugelassen. Ich bin ihr hinterher. Das hat mich von mir abgelenkt. Sie bewegte sich sehr aufrecht, auch wenn man ihre Hände niemals sehen konnte. Die Füße voreinander wie auf einem Seil. Auch wenn sie schaukelte. Ganz unbeirrt. Als wären ihre Schuhe schon immer eine Nummer zu groß gewesen. Es gab kein rechts, kein links. Der Kopf war festgeschraubt. Ich weiß nicht, wie sie mit den Augen an ihren Locken, die über die Schläfen fielen, vorbeisehen konnte, unversehrt über Straßen kam. Ich dachte, es gibt ein Ziel. Und wenn es nur eine Trinkhalle ist, die Sucht, ein Magnet. Mich zog sie hinterher. Als solle ich die Straßenzüge lernen, als implantiere sie den Stadtplan in meinem Kopf, obwohl sie mich nicht sah, nicht kannte. Wie konnte sie so sicher sein in dieser Dunkelheit? Es gibt kein Dunkel, in dem man sich verstecken kann. Seit ich ihn an seiner Tür bemerkt hatte, machte mich das Unsichtbare mit ihm vertraut. Hinter der Wand erhielten die Geräusche die Hälfte eines Gesichts, das ich mir bei geschlossenen Augen dazwischen mischte. In der Erwartung, die Klänge würden die andere Hälfte und den Körper dazu zeichnen. Solange ich ihn hören konnte, war ich von mir abgelenkt. Ich wusste nicht, mit welchen Sendungen er sich beschäftigte. Er stellte den Apparat an, aber den Ton aus. Schlurfte über den Boden, als wolle er den Kontakt nicht verlieren. Schloss jede Tür hinter sich ab, bevor er die nächste öffnete. Leerte den Aschenbecher nach jeder Zigarette in der Spüle unter Wasser. Zählte die Umdrehungen der Waschmaschine. Redete sich in seinen Schlaf hinein. Bis dahin hatte ich all das gehört, ohne hinzuhören. Ohne zu wissen, was ich hörte. Jetzt lechzte ich nach Zuordnung. Die Wahrnehmung verschärfte sich ins Unnatürliche. Ich hörte alles. Wie er sich die Fingernägel schnitt, mit der Hand durchs Haar fuhr, sich berührte, ohne es zu Ende zu bringen, da er immer wieder aufsprang, zum Fenster schlich, die Lamellen der Jalousie anhob, um nach den Speeren zu spähen. Sein Ohr an unsere Wände presste, um sich zu vergewissern, dass ich nicht dasselbe tat. Aber sobald jemand aus den oberen Etagen spülte, wurde die Verbindung gekappt und es dauerte ungewisse Momente, bis ich sie wiederhergestellt hatte. Ein Rhythmus, der mir den Verstand zu rauben drohte. Es war nicht zu begreifen, warum ich seine Schlafreden nicht verstand. Als zaubere er die Sprache aus einer anderen Welt aus sich heraus. Und doch glaubte ich, er wolle mir die Träume erzählen. In der Nacht verändert sich das Krankenhaus. Sie steuert darauf zu. In der Nacht schlafen Kranke, Verletzte, Operierte und Gebärende. Die Pfleger, Schwestern, Ärzte sprechen nicht mehr. Ihr Augenlicht verfärbt sich. Sie kommen ihrer Bestimmung nach. Tanken die Festung mit Energie auf. Das Schiff, das Außenmaterial, Beton verflüssigt sich. Ein Wimpernschlag, Verzerrung. Die Stadt im Schatten. Niemand sieht die Bewegung. Alles ist still. Stein, Beton. Die gesammelten Informationen werden sortiert, die neuen Muster über uns, die Ahnungslosen, gelegt. Scartier sieht aus dem mittleren Block. Er kennt mich. Er wendet sich ab, lässt mich ziehen. Die Erinnerung an sein Gesicht gelöscht. Doch das Mal an meinem Arm beginnt zu brennen. Scartier hält den Kontakt. Ich gehe, ohne mich noch einmal umzudrehen. Sie wartet schon auf mich, kann nicht schlafen. Ich helfe nach. Nahaufnahmen, Schnitte unter den Augenbrauen, der Fokus auf den geöffneten Lippen, den Zähnen, die sich bewegen. Der Radiowecker beginnt zu spielen. Ihre Haut löst sich. Ich bleibe liegen. Sehe ihre Füße im Teppich versinken, bis sie ganz verschwunden ist. Höre das Wasser in den Wänden rauschen, das Klicken einer Gürtelschnalle. Regen gegen das Fenster trommeln, die Drehung des Schlüssels im Türschloss. Es wird hell. Ich möchte schlafen. Blauer Bildschirm, Schnee. Das Gesicht meiner Mutter. Dobermann-Fresse. Ein querschnittsgelähmtes Kaninchen. Lächeln wandert über den Rand des Monitors hinweg durchs Zimmer. Frisst sich die Wände hoch. Bleibt an der Decke kleben. Über meinem Kopf die wuchernden Reißzähne. Schnee. Blauer Bildschirm. Anderes Menü. Passwort. Scartier. Gelber Bildschirm. Textketten stürzen wie Tetris-Steine aufeinander. Ich bin schnell. Schließe die Lücken. Schlafen, wenn sie mich endlich... Bitte? Was soll das? Bin ich freiwillig hier? Es gibt nichts, das auf den Punkt zu bringen wäre. Wirklich nicht. Ich bin nur müde. Die Roten? Sie meinen, ich soll die Roten nehmen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Woher soll ich wissen, was er erzählt? Sobald wir zusammen waren, schlief ich. Er half nach. Er war mein Anästhesist. Ja, das ist er tatsächlich mal gewesen. Ein Anästhesist. Er versorgte mich mit Schlaf, indem ich träumte. Er kam darin nicht vor. Wissen Sie, ich habe da einen Zahn. Um den herum das Zahnfleisch, also... Das umschließt den Zahn nicht richtig, sodass ich häufig in der Zahntasche, also einer verborgenen Höhle zwischen Zahnwurzel und Zahnfleisch, da zieht es Schinkenfäden, Rindsfasern, Tomatenschalen hinein, die nur durch Extremverwendung von Zahnseide wieder herauszubekommen sind. Und häufig, wenn man das vergisst oder einfach nicht herankommt, setzt der Schmerz als Folge von Entzündung ein, die dann doch nicht aufzuhalten ist. Ich träume nachts davon. Trotz der Betäubung träume ich, dass ich, wo auch immer, auf einmal den Mund voller Zähne habe, vermengt mit Steinen. Ich breche meine herausgebrochenen Zähne aus, mahle mit den Resten Steine, bis schließlich nichts mehr drin ist in meinem Mund. Nichts, das noch herauszubrechen wäre. Sobald ich aufwache, im Lauf des Tages einen Anflug von Hunger verspüre, wage ich kaum etwas zu essen, hineinzubeißen. Also trinke ich lieber. Bitte? Zu welcher Art von Punkt glauben Sie denn, soll das führen? Die Blauen? Ich soll die Blauen nehmen? Also schön. Na schön. Lara. Ed. Frühling, sie hielt sich auf den Straßen, ging nirgendwo hinein. Ihr Gehen bedeutete nie mehr als ein, ich gehe mal Zigaretten holen. Und ehe ich mich versah, hatte ich sie verloren. Jedes Mal, es war April. Am 17. April. Mein Blick zerfiel in dem Kaninchenfell. Ich taumelte, bemerkte gerade noch ihr Innerhalb. Es war ein schöner Abend, die Luft schon warm, doch noch nicht stickig. Ich konnte atmen zum ersten Mal. Ich bekam keine Luft mehr. Sie hatten sie eingekreist. Vier Jungs, noch keine 20. Ich bemerkte diesen Kerl, der an einer Straßenlaterne lehnte, als wolle er sich übergeben. Der Schweiß auf seiner Stirn glänzte im fahlen Spot, der von oben auf ihn fiel. Sein Gesicht war nicht zu sehen, nur diese hohe Stirn, die in meine Richtung wies. Ich glaubte, er sacke jeden Moment in sich zusammen, aber es interessierte mich. Ich sah nur Füße auf dem Pflaster. Sie thronte in der Mitte zwischen den Jungs auf Stöckeln, die zu brechen drohten. Aus dem Beton der Häuserwand quoll Musik, die sie magnetisch anzog, den Kreis in Richtung eines unheilvollen Eingangs drehte. Sub-Bässe elektromassierten Signalfelder unter der Haut. Ich begann zu schweben. Auf einmal richtete sich dieses Häufchen Elend auf und schien größer als alles um ihn herum zu werden. Er tanzte mit der Laterne auf die Straße hinaus, doch ich war... Sie lächelte den Kerl ins Gesicht, ganz unverzerrt. Sie hielten ihr Wodkaflaschen entgegen, die Augen schon rot. Auf dem Rückzug, wo das eigene Handeln wie hinter Milchglas nicht mehr zu erinnern ist. Sie setzte an zu trinken, konnte nur nippen, das Zittern war zu stark. Sie berührten ihr Fell schon unter dem Portal, das Haus bereit, sie aufzunehmen. Ich glaubte nicht an eine Berührung, dachte nur, denke nicht, riskiere. Bemüht mich für einen zu entscheiden, ehe sie ihr Gruppenticket lösten. Da wirbelte der Tänzer sie durcheinander, zeigte mir das, was ich nur von der Seite kannte. Ein Gesicht, das schwer gezeichnet, von mir entworfen, vor sich hingestrahlt auf mein Staunen traf. Keine Ahnung, wo ich mich hernahm. Ich stand zwischen ihnen. Sie gaben sich sofort verloren. Er stand da, als warte er, dass der Vorhang jetzt fällt oder die tauben Jungs ihn von sich selbst erlösten. Sie hat gesagt, nimm mich bei der Hand und zeig mir die Welt. Er hat gesagt, ich habe keine Hand. Es gibt keine Welt. Sie ist trotzdem mitgekommen. Er hat trotzdem meine Hand genommen. Sie hat nach meinem Namen gefragt. Ich habe meinen Namen gesagt. Lara. Ed. Sie hatte nichts dagegen, ich war... Er setzte sich zu mir bei ihm auf einem Sofa, das... Ihr gefiel es, glaube ich, weil es... Alles war so wie... Bei ihr dachte... Ich dachte, er ist bei mir zu Hause. Dachte ich. Es machte nichts. Lara. Ed. Ich bin... Was? Früher... Wann? War ich... Ja? Anästhesist. Und? Und du? Ich erinnere mich nicht. Sie legte ihren Kopf auf meinen Schoß, als wäre das nie anders gewesen zwischen uns. Wenn ich sage, alles wirkte irgendwie steril, dann meine ich das positiv. Nirgends ein Staubkorn, Flusen, Kleberand. Es roch auch sauber. Er duftete. Ganz rein. Als hätte er seinen Beruf nie aufgegeben. Ich war in Sicherheit. Ich fühlte mich tatsächlich sicher. An ihr klebte eine Geschichte, die sich nur erahnen ließ, mich traurig stimmte. Aber sobald ich sie berührte, wurde mir bewusst, dass es an mir lag, sie davon zu befreien. Das machte Mut. Kann ich bei dir bleiben? Sie wollte bleiben. Kann ich bitte bleiben? Ich wollte, dass sie bei mir bleibt. Hier kann ich nicht bleiben. Verstehen Sie nicht, dass ich jetzt gehen muss? Ich habe es versprochen. Sie dürfen die Streichhölzer ruhig auf dem Tisch liegen lassen. Nein? Ich darf rauchen, aber die Streichhölzer müssen zurück in Ihre Tasche. Vielleicht wissen Sie ja doch, was Angst bedeutet. Er hat dafür gesorgt, dass ich eingeschlafen bin. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wann. Er verstand sich darauf. Ein Anästhesist. Es war schön, auch neben ihm aufzuwachen. Die Sonne fiel in schmalen Streifen durch die Jalousie. Die Luft war unverbraucht. Es war ganz still. Nichts kam an uns heran. Er schlief, ohne zu sprechen. Kein Krankenhaus, kein Skatier, kein Feuer, mit dem er auf der anderen Seite zu kämpfen hatte. Kein Traum. Ich öffnete die Augen. Lara. Zigarette? Danke. Er schlug vor, meine Sachen zu holen. Ich begleitete ihn. Wir standen vor der Tür. Ich versuchte, den Schlüssel im Türschloss herumzudrehen, aber dieser Schlüssel ließ sich nicht im Schloss umdrehen. Ich kann nicht helfen. Was wir auch probierten, kein Schlüssel passte. Ich bin ratlos. Ich hatte ihn verloren. Eine andere Erklärung gab es nicht. Ed stand am Fenster, schob die Lamellen der Jalousie auseinander. Ich wusste nicht, wonach er Ausschau hielt, worauf er wartete. Hauptsache, wir sind zusammen. Wissen Sie, wenn wir nicht zusammen sind, dann gibt es für nichts mehr eine Garantie. Die Hitze macht mir zu schaffen. Was? Was war das? Ed? Ich habe es auch gehört. Es kam von nebenan. Ohne Zweifel, jemand ist nebenan, aber die Tür ist zu. Ich bin hier. Lara ist hier. Wir sind beide hier. Wir konnten es beide hören. Wir haben es unabhängig voneinander gehört. Es kam von nebenan. Als würde einer einen schweren Gegenstand über den Boden ziehen. Oder einfach Schritte. Lara! Wir pressten uns beide gegen die Wand. Lauschten. Es war ganz still. Rauschen zwischen den Wänden, der Abfluss. Und wieder Stille. Wir rührten uns nicht, hielten uns am Blick des anderen fest, lauschten. Stille. Dann wieder, als käme jemand zur Tür herein. Ich klopfte gegen die Wand. Lache erschrak. Keine Antwort. Der Fernseher ging an. Die Jalousien wurden heruntergelassen. Das Telefon klingelte. Die Stimme, die sich meldete, kam aus dem Fernsehapparat. Ich war mir sicher. Lara lächelte. Sie legte alte Platten auf. Nico, Bob Dylan. Ich brauche nichts. Ich brauche ganz bestimmt nichts. Danke. Simon gefangen in so etwas. Solange ich mit ihm zusammen war, brauchte ich nichts. Ed schlug vor, den Schlüsseldienst zu rufen. Wozu? Ich hatte alles, was ich brauchte. Am nächsten Morgen konnten wir uns an den Vermieter wenden. Ed lächelte. Regen prasselte gegen die Fenster. Ich glaubte, er träfe auf meine Haut. Eds Finger waren sehr geschickt. Ich ging auf seine Bewegungen ein. Wir ergänzten uns gut. Soll ich es vormachen? Sie konnte mir nichts vormachen. Sie versuchte es erst gar nicht. Wir klebten zusammen wie in einer Rettungskapsel. Ihren Berührungen nachzuurteilen, hatte sie noch niemandem vertraut. Alles an ihr wirkte flüchtig, als erwarte sie noch jemanden. Irgendeinen, der mich ablöste. Für einen Moment schien er mir unerträglich. Stieß mich die Erinnerung zurück ins schwarze Loch, in dem sie sich zu viert entschieden hatten, in mein schwarzes Loch zu stoßen. Für einen Moment sah ich in seinen Augen ihre Augen. Einen Moment lang dachte ich, ich müsste schreien und könnte nicht. Es war ganz still. Kein Regen mehr, der fiel, nur... Ich bemühte mich, darüber hinwegzuhören. Tat so, als hätte ich es nicht gehört. Sie schloss die Augen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Als würde einer... Das Geräusch war so schwach, fast zart und trotzdem, es war nicht länger zu ignorieren. Lara brachte zwei leere Gläser. Wir hielten jeder ein Glas mit der offenen Seite an die Wand. Gegen die andere drückten wir ein Ohr. Es war jemand in Laras Wohnung und Lara war bei mir. Jemand war in Laras Wohnung und schien etwas zu... Lara legte einen Finger auf die Lippen, zog mich zurück ins Bett. Wir konnten beide nicht schlafen. Wir starrten auf die Wand und lauschten, wie wir es nächtelang zuvor getan hatten. Nur, dass wir auf einmal auf derselben Seite waren. Auf einmal war alles klar. Sie beobachten uns. Wir waren uns einig. Nicht wahr? Wir sahen was, was sie nicht sahen. Ed schlug vor, ihn zu beobachten. Wir gingen davon aus, dass es ein Mann war, lauerten ihm auf, hefteten uns an seine Spur. Sein Gesicht haben wir nie gesehen. Eigenartig. Ed war wie im Fieber. Es ließ ihn nicht los. Ich glaubte, von Gespenstern umgeben zu sein. Irgendeiner Kraft, die nur auf mich zu wirken schien, die mir den Weg weisen wollte. Das erste Mal verloren wir ihn schon nach wenigen Minuten. Während wir den Menschen ausweichen mussten, schien er durch sie hindurch zu gleiten. Auf einmal standen wir einsam auf einem Rummelplatz. Die Lichter waren erloschen. Man erkannte die Buden nur schemenhaft. Karussells wuchsen als Schatten in den Himmel. Ed schreckte zurück, als er eine Hand auf meinen Rücken legte, das Kaninchenfell berührte. Der Nachtverkehr schien in unendlicher Ferne zu rauschen. Um uns herum war es ganz still, als sei der Platz aus dem Rest der Welt herausgestanzt worden. Aber plötzlich hörten wir, wie ein metallener Gegenstand auf dem Boden aufschlug. Ed zerrte mich in die Enge. Zwischen den Buden, wie durch ein Labyrinth, jagte er hinter etwas her, das nicht zu sehen, nicht mehr zu hören war. In unserem Rücken schoss eine riesige Flamme empor. Wir drehten uns um und staunten in das Feuer hinein, das um sich griff. Als würde das Feuer uns den Weg weisen, uns beschützen wollen. Ich hatte keine Angst. Das will ich damit sagen. Wir hatten beide keine Angst. Wieder zu Hause klopfte Ed an meine Wohnungstür. Niemand reagierte. Wir lauschten an der Wand und hörten ihn. Feuerfänger, hat Ed gesagt. Das ist der Feuerfänger. Lara sagte, ich hätte im Schlaf vom Feuerfänger gesprochen. Ich nannte ihn Scartier. Sie sagte, ich hätte behauptet, der Feuerfänger Scartier sei in einem Krankenhaus, um die Menschen von dort aus zu kontrollieren. Ich erinnere mich nur daran, in der Nacht des Brandes auf dem Rummelplatz zum ersten Mal nicht von der Dobermannfresse meiner Mutter geträumt zu haben, wie sie mich bewacht, bespringt, zerfleischt. Lara sagte, es sei ein eigenartiges Gefühl, aus dem schwarzen Loch aufzutauchen und noch alle Zähne im Mund zu haben. Ich habe das nicht verstanden, aber beließ es dabei. Sie sah so glücklich aus. Es war nicht leicht, den Moment abzupassen, in dem der Feuerfänger die Wohnung verließ. Kommen hörten wir ihn nie. Er ging zu Fuß. Fuhr nie mit einem Taxi oder einem öffentlichen Verkehrsmittel. Und er ging schnell. Fast war er unsichtbar, aber wir lernten mit der Zeit dazu. Lara war überzeugt, er hätte uns schon längst bemerkt. Aber was änderte das? Wir hatten keine Angst. Wir hatten ein Ziel. Wir folgten ihm fast lautlos. In der Luft ein Flirren von Hitze und Staub. Alles sehnte sich nach einem befreienden Schlag. Irgendetwas, das diese Luft zerschnitt. Wir durchquerten einen Park, in dem die Liebenden ihre Hunde freigelassen hatten. Lara nahm mich bei der Hand. Wir drückten uns. uns die Häuserwände in einer breiten Allee entlang. Als er langsamer wurde, den Kopf zur Seite neigte und wir fürchteten, er drehe sich um, verschwanden wir in einem herrschaftlichen Eingang. Er schien stehen geblieben zu sein, aber dann hörten wir wieder seine Schritte, die sich jetzt schnell entfernten. Wir lugten hinter unserem Versteck hervor, aber er war verschwunden. Ein leichter Wind kam auf. Außer uns war niemand auf der Straße. Wir schlichen an dem eisernen Zaun entlang, der das Gebäude umgab, von dessen Fassade Fahnen herabhingen. Der Druck der Explosion hätte uns beinahe zu Boden geworfen. Das Glas der riesigen Fenster platzte in Trilliardstel Teile auseinander, regnete auf den Asphalt herunter, während die Feuerzungen durch die Zimmer schnellten, von Stockwerk zu Stockwerk aus den Fenstern heraus züngelten und die in den Stein geschlagenen Reliefs mit einem Rußschleier überzogen. Wir befanden uns auf dem Rückzug, doch die Flammen leuchteten noch in Laras Gesicht. Sie zitterte und sie genoss dieses Zittern. Unauffällig erreichten wir die Orte, an denen die Menschen Ausschau in den Himmel hielten, der sich blutorange verfärbte. An uns vorbei rasten mit ohrenbetäubendem Lärm die Löschfahrzeuge. Später in der Nacht nahm er Kontakt auf. Scartier, der Feuerfänger. Lara hielt meinen Arm, auf dem die Haut brannte. Auch sie konnte ihn spüren. Glauben Sie, was Sie wollen. Ich habe ihm geglaubt, dass er ihn spüren konnte. Es war mehr als ein Traum. Bei mir war es umgekehrt. Ich hörte auf zu träumen und verlor den Kontakt. Ich verlor die Bilder der Jungs, denen ich nicht hatte entfliehen können, die nicht nur in meiner Scham gewühlt, sondern mir dabei auch die Zähne zertrümmert hatten, die dafür gesorgt hatten, dass ich sie Nacht für Nacht erbrechen musste. Ich kann wieder essen, verstehen Sie? Ich habe Ed geglaubt. Er spürte den Feuerfänger. Ich hörte ihn. Als könnte ich mich selbst hören. In einem anderen Raum. Nur, dass ich nicht dort war. Sie glauben, ich bilde mir das ein? Lassen Sie das. Ich will das nicht. Nein, ich will nicht. Das wird auch nichts ändern, verstehen Sie? Sie können nichts mehr ändern. Sie müssen mir vertrauen, bitte. Das ist unsere einzige Chance. Hören Sie? Haben Sie das gehört? Ed? Ich glaubte, seine Stimme zu hören. Scartier. Ich kauerte neben der Wand und horchte. Ed war eingeschlafen. Schläfst du, Ed? Lassen sie dich schlafen? Scartier wollte, dass ich ihn höre. Als würde er alles verstärken und die Lautsprecher klebten an der Wand, übertönten selbst das Wasserrauschen. Scartier war nicht allein. Ich hörte Stimmen, aber sie klangen unnatürlich. Seine Finger rasten über die Tastatur eines Computers. Vielleicht sprach er mit dem Computer. Vielleicht kam dieses verzerrte Sprechen aus dem Computer. Doch wer war auf der anderen Seite? Ed? Ich traute mich nicht, ihn zu wecken. Auf einmal konnte ich sehen, was auf der anderen Seite war. Ich hatte die Augen geschlossen, aber das, was ich hörte, machte mich sehend. Lassen Sie mich los. Nein. Sie hocken vor ihren Tonbandgeräten mit Kopfhörern über den Ohren. Lauschen. Schneiden mit. Sie geben Daten in den Computer ein. Pinnen die Ausdrucke an die Wand. Sie sitzen vor dem Fernseher und sehen. Sie sehen? Ich kann sehen, was Sie sehen. Sie zeichnen alles auf. Das glaube ich nicht. Ich will nicht glauben, dass wir das sind, was Sie da sehen. Ich mache meine Augen jetzt lieber wieder auf. Warum ist es so still? Warum sagen Sie nichts? Wo ist Ed? Ed? Ed. Er nahm mich in den Arm und wir lauschten zusammen in die Morgendämmerung hinein. Es gab kein Zurück mehr. Lara hatte eine Zeichnung auf die Wand gebracht. Es war ein Stadtplan, auf dem mehrere Punkte markiert waren, die sie durch Linien miteinander verbinden wollte. Ich wusste nicht, wo ich ansetzen sollte. Sie wusste, dass immer dasselbe dabei herauskommen würde, egal wo man ansetzte. Das Muster eines vierzackigen Sterns. Die beiden Punkte für den letzten Zacken fehlten. Ed wollte nicht begreifen, dass die Punkte mit dem Weg des Feuerfängers übereinstimmten. Dass der Stern nichts anderes als seinen Weg beschrieb. Ich weigerte mich, das zu sehen, was nicht zu übersehen war. Es wurde unerträglich heiß. Die Luft flimmerte. Und es sah aus, als würde Ed lächeln. Bevor ich begriff, was ich tat, hatte ich das Nötigste zusammengepackt. Wir starrten auf die Wand, die uns vom Feuerfänger trennte. Sie schien zu schmelzen. Die Linien des Sterns verwischten wie Laras Mascara, wenn ihre Augen drehten. Ed zog mich zur Tür. Hinter der Wand hörte ich... Ich hörte nichts, oder? Es war wie ein... Klopfen. Aber da waren auch die Stimmen und... Wir mussten raus. Der Flur war bereits voll Rauch. Schemenhafte Gestalten irrten auf die Treppe zu, riefen, schrien. Die Tür zu meiner Wohnung war verschlossen. Ich war sicher, dass noch jemand drin war. Hörte das ergebnislose Klicken eines Schlüssels im Türschloss. Man sah kein Feuer, aber der Rauch biss sich in die Lungen. Hinter den Türen hörte man verzweifelte Laute, als würde jede Wohnung für sich brennen, dachte ich. Aber es war die Hitze, der Qualm, die das alles verzerrt erscheinen ließen. Ich bemühte mich, Lara zur Treppe zu schieben, aber sie war wie erstarrt, glaubte, die Tür zu ihrer alten Wohnung aus den Angeln fliegen und Scartier aus der Wohnung stürzen zu sehen. Ed tat so, als wäre er blind. Vielleicht wollte er mich beruhigen. Das Haus. Und wir in dem Haus. Scartier, Lara und ich. Als würden die Schlüssel sich nicht drehen, als würden wir den Kopf verlieren und dann doch noch... Die Flammen auf einmal, nicht mehr unsichtbar, überall. Sie umzingelten. zwischen uns und einer von uns... Es war Skatier, der Feuerfänger. Er brannte. Die Haut, sie... Versenkte es. Sah aus, als hätte er... Als renne er in die entgegengesetzte Richtung. Den Flur entlang auf das Fenster zu. Wir konnten nicht vor. Nicht zurück. Ich drohte... Lara zu ersticken, aber da kamen sie. Glas splitterte, als sei jemand durch ein Fenster gesprungen. Da kamen die vermummten Feuerwehrmänner die Treppe hoch, auf der Lara und ich noch immer standen. Sie fingen uns auf. Glaubten, uns auffangen zu müssen. Aber wir waren bei Bewusstsein. Unten legten sie uns Decken um die Schultern, führten uns zu einer Ambulanz, drückten uns Atemmasken ins Gesicht. Wir sahen die Wasserfontänen, wie sich die Flammen unter ihnen wegduckten, nur um an anderer Stelle wieder emporzuschießen. Aber dort wurden sie erneut von einem Strahl getroffen, gaben sich geschlagen. Und alles, was von ihnen übrig blieb, war schwarzer Rauch, der sich aus den Rissen und Öffnungen drängte und in die Nacht verflüchtigte. Als die Männer bereit waren, sich mit ihren Schläuchen zurückzuziehen, weil sie den Kampf gewonnen glaubten, da brach der Dachstuhl zusammen. Und mit dem herabstürzenden Gemäuer und Gebälk stoben glühende Funken hoch, die aber Dutzende neue kleine Brandherde entzündeten. Sie wollten uns Fragen stellen. Sie wollten uns in ein Krankenhaus bringen. Routine. Zur Sicherheit. Nicht wahr? Oder nicht? Nein. Da müssen Sie mich schon festbinden. Nein. Und wenn Sie mich festbinden? Die Roten, die Blauen, nichts. Gar nichts. Verstehen Sie? Ich schlucke nichts mehr. Niemals. Rühren Sie mich nicht an. Ed hat gesagt, wenn Sie uns trennen, wird er das nicht überleben. Lara hat gesagt, ohne mich will sie nicht leben. Es gab keinen Grund, uns zu trennen. Nennen Sie mir einen Grund. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist, Sie zu retten. Sie stellten uns Fragen. Wir wussten selbst noch nichts, waren zu erschöpft. Wir hatten keine Rauchvergiftung oder Verletzung. Wir waren nur verwirrt, so wie alle anderen auch. Ich gab Lara ein Zeichen. Ich sah seinen Blick. Ich wusste, was er bedeutete. Wir durften nichts sagen. Noch nicht. Ed spürte das Brennen auf seinem Arm. Dann drohte das Haus zusammenzustürzen. Sie mussten sich um andere kümmern, die nicht bereit waren, den Verlust hinzunehmen und zurück in ihr Haus wollten. Es fiel uns nicht schwer, unauffällig zu verschwinden. Sie konnten uns nicht sehen. Das hatten wir geübt. Ich schloss die Augen. Lara versuchte, das Bild des Sterns zurückzuholen. Die Haut auf Eds Arm wurde feuerrot. Der Punkt, an dem alles zusammenlief. Ich erinnerte mich. Der Feuerfänger. Er war hier. Wir hatten keine Wahl. Wir mussten hierher. Verstehen Sie jetzt endlich? Begreifen Sie das? Es ist noch nicht zu spät. Wir haben keine Zeit mehr. Er war hier. Vielleicht ist er noch immer hier. Wenn Sie mir nicht glauben wollen. Wenn Sie nichts unternehmen. Thank you. Ed? Lara? Geht es dir gut? Ja. Das ist ein großes Feuer. So ein Feuer habe ich noch nie gesehen. Träumst du noch? Es ist vorbei. Ich träume auch nicht mehr. Pop 3 lauschte an der Wand. Ich sehe was, was du nicht siehst, von Tim Staffel. Sprecher Claudia Splitt und Andreas Fröhlich. Ton Jochen Jezusek, Pole Position DC. Komposition Jochen Jezusek. Realisation Der Autor. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2003. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.